Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Meinem letzten Meditationsretreat, wo ich die glorreiche Gelegenheit hatte, mal wieder 2 Wochen in meiner Hütte zu verbringen, hatte ich mich auch entschieden, für die Zeit zu fasten. Und da musste ich daran denken, dass der Buddha einmal den achtfachen Pfad als Abführmittel bezeichnet hat. Konnte ich mich dem Vergleich nicht wehren. Meditation ist so ein bisschen wie Fasten. Wenn ich diese Chemiekeule benommen hatte, unangenehme Aspekt des Körpers wurde recht schnell deutlich. Bis dann der ganze Kot sich aus meinen Gedärmen abgeführt hat oder hat abführen lassen. Gewisse Unannehmlichkeit dabei. Aber das Versprechen der Fastenfreaks ist natürlich, wenn man das richtig macht, dass es einem danach ganz toll geht. Wo war dem nicht so, weil die ersten Tage, zumal ich auch nur Wasser und Tee genommen habe, ging es mir eigentlich ziemlich dreckig. Und es lag daran, weil ich mir nicht jeden Tag, wie ich später erfahren habe, einen Einlauf gemacht habe, um den Restcode abzuführen, der wohl, wie die Experten sagen, dann über die Darmschleimhaut reabsorbiert wird. Und die Toxine waren wohl dafür verantwortlich, die dann rauskamen, dass es mir nicht so gut ging. Ja, und die Meditation ist insofern damit zu vergleichen, oder war auf jeden Fall meine Idee, wenn wir beginnen, uns für Meditation zu interessieren oder beginnen zu meditieren, stellen wir erstmal fest, wie viel Schmutz und Dreck und Müll da eigentlich in unserem Geist vorhanden ist. Den ganzen Dreck, den sehen wir ja normalerweise in der Regel gar nicht, weil wir den natürlich auch nicht sehen wollen. Wir gucken ja gar nicht hin. Und die ganze Zeit unter Strom. Und haben kaum Zeit zu pausieren, um uns überhaupt mal über den Zustand unseres Geistes klar zu werden, geschweige denn die Zusammenhänge und die Bedingungszusammenhänge zu erkennen, die zu unseren Gedanken führen, die wir für selbstverständlich halten, die wir meinen oftmals zu brauchen. Und so ist das aller Anfang schwer in der Meditation, weil wir uns eben mit Dingen auseinandersetzen, die unliebsam sind, die unangenehm sind. Wir stellen fest, da ist eine Menge Ärger, da ist eine Menge Frustration, da sind eine Menge schädliche, schadende Gedanken, böse Gedanken, lustvolle Gedanken, gierige Gedanken, Gedanken, die, wenn wir sie wirklich betrachten, uns erschrecken können. So. Und deshalb brauchen wir eben dieses Abführmittel, diesen achtfachen Pfad, rechte Anschauung, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit. Und schließlich die rechte Sammlung des Geistes, das Stillen des Geistes, zur Ruhe kommen lassen des Geistes. Und all diese Faktoren des Pfades sind notwendig, um uns in die Lage zu versetzen, den Geist zu stillen. Der Buddha hat einmal gesagt, dass die Achtsamkeit auf den Atem besonders gut geeignet ist, um den Gedankenprozess zu verlangsamen und zu stillen, zur Ruhe kommen zu lassen. Und so ist die Achtsamkeit auf den Atem sicherlich ein wunderbares Meditationsobjekt, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Nur wenn wir das Abführmittel noch nicht ausreichend benutzt haben oder falsch angewendet haben, dann ist es genau wie beim Fasten. Leute, es gibt genug Leute, die meinen, sie können fasten, ohne abzuführen, ohne sich Einläufe zu machen. Und das ist natürlich kein echtes Fasten, das ist einfach nur nicht essen. Das führt zu Verstopfung, unter Umständen sogar zu Krankheiten. Und wir sprechen ja oft über die anfänglichen Dinge, die Vorbereitungen für die Meditation. Aber ich wollte das nur, weil ich mich da gerade daran erinnert habe, das nur mal so am Anfang klarstellen, dass eine Menge Vorbereitung notwendig ist, um erstmal die groben Verunreinigungen des Geistes überhaupt loszulassen, um uns in die Lage zu versetzen, so ein Objekt wie den Atem in unserem Geist lange genug zu bewahren und dass sich der Geist bei diesem Atem niederlassen kann. Dass wir wirklich diesen Atem in unserem Geist, in unserem Herzen willkommen heißen können, ohne dass der Geist abschweift und wieder an zumeist unheilsame, unnötige oder einfach nur schlicht dumme Dinge denkt, die uns wieder vom Atem wegbringen. Ich wollte heute Abend vielleicht mal ein bisschen über die Meditation sprechen, von dem Punkt an, wo wir uns in der Lage fühlen, nachdem wir die notwendigen Vorbereitungen getroffen haben, uns bereit gemacht haben, um wirklich diesen Atem beobachten zu können. Jede Meditation sollte damit beginnen, dass wir uns diesen Geist erstmal anschauen, uns fragen, ob wir für diese Art der Meditation bereit sind. Wenn wir feststellen, der Geist ist noch zu grob, dann müssen wir halt die geschickten Mittel anwenden, die notwendig sind, um war erstmal ein bisschen aufzuräumen, Hausputz zu machen, das Haus schön sauber machen, ordentlich machen. Wenn das Haus schön sauber ist, ordentlich, nett eingerichtet, gute Atmosphäre, dann können wir auch so jemanden wie den Atem einladen, mal zu Besuch zu kommen für eine gewisse Zeit. Und fühlt er sich da auch wohl in diesem Haus? Wenn der Buddha damit beginnt, über die Achtsamkeit auf den Atem zu sprechen, sagt er, wir sollen uns aufrecht hinsetzen und achtsam einatmen und achtsam ausatmen. Und alleine so in diesem ersten Satz, da steckt schon eine Menge Vorbereitung drin. Dieses aufrechte Sitzen deutet darauf hin, dass muss Energie da sein, muss Standhaftigkeit da sein, da muss der Wille da sein, jetzt auch wirklich uns der Meditation hinzugeben. Und dann atmen wir achtsam ein und achtsam aus. Letztlich haben wir über die Satipatthana gesprochen, die Achtsamkeit auf diese vier Dinge. Und da ging es auch am Anfang darum, diese Achtsamkeit erstmal vor uns aufzurichten, aufzubauen, Achtsamkeit zu erzeugen, Wachsamkeit zu erzeugen. Und dann sagt der Buddha, wenn wir einatmen, dann verstehen wir, dass wir einatmen. Wenn wir ausatmen, verstehen wir, dass wir ausatmen. Wenn wir lang einatmen, verstehen wir, dass wir lang einatmen. Wenn wir lang ausatmen, verstehen wir, dass wir lang ausatmen. Wenn wir kurz einatmen, verstehen wir, dass wir kurz einatmen. Wenn wir kurz ausatmen, verstehen wir, dass wir kurz ausatmen. Und dieses Verstehen, dieses Erkennen, dieses Wissen um die Qualität des Atems. Die Information lang, kurz. In anderen Worten, wir müssen versuchen, ein Interesse zu entfachen, diesen Atem genau unter die Lupe zu nehmen. Und für diese gerade diese anfängliche Übung, für die ganze Zeit, aber gerade am Anfang ist wichtig, dann auch die Qualitäten wie die Idipada zu benutzen, um den Geist in in die richtige Verfassung zu bringen. Chanda, Virya, Citta, Mimamsa. Chanda, dieser Wille, diese Entscheidung, Wille oder es ist eine Form von Begehren. Ich muss das wollen. Ich muss diesen Atem verstehen wollen. Ich muss mir den angucken wollen. Virya, Energie. Ich muss Energie aufbringen, um mich diesem Atem voll hinzugeben. Citta, mir ein Herz fassen, hat mal jemand gesagt. Ich muss mit ganzem Herzen dabei sein. Ich muss mein ganzes Herz in diese Praxis stecken. Und wie Mangsa, ich muss meine Weisheit benutzen, um zu sehen, ob diese Qualität von Achtsamkeit und klarem Gewahrsein, auch wirklich beim Atem sind, ob ich diese Anweisung, die ich mir am Anfang der Meditation gegeben habe, jetzt diesen Atem zu beobachten, ob ich dieser Anweisung auch folge, zu wissen, was die Qualität meines Atems ist, zu erkennen, dass ich ein- und ausatme und zu erkennen, wenn der Geist abschweift. Das Ziel im Auge behalten und immer wieder abgleichen, ob ich mich diesem Ziel noch nähere. Diese Idipada, oftmals übersetzt als Wege zum Erfolg oder so ähnlich, Mittel zum Erfolg. Ja, Dinge, die wir ganz bewusst am Anfang der Meditation einsetzen können, um uns wirklich diesem Atem voll und ganz hinzugeben. Und dann auch nicht so schnell versuchen, jetzt unbedingt den nächsten Schritt zu erreichen, sondern erstmal dabei bleiben, bis wir wirklich uns sicher sind, dass wir jeden Atemzug erkennen. Wir müssen ihn noch nicht von Anfang bis Ende erkennen. Aber wir müssen bei jedem Einatmen wissen, dass wir einatmen, bei jedem Ausatmen wissen, dass wir ausatmen. Wir dürfen keinen einzigen Atemzug vergessen. Ich kann anfangen einzuatmen, wissen, dass ich einatme. Und dann kann ich so lange tagträumen, bis der Atem wieder rausgeht. Und dann muss ich aber wissen, dass ich jetzt ausatme. Und dann kann ich wieder so lange rumtrotteln, bis der Atem wieder reinkommt. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich die erste Stufe dieser ersten Tetrade erreicht. Und erst dann beginnen wir zu versuchen, den ganzen Atem oder den ganzen Atemkörper oder den ganzen Körper in unserem Gewahrsein zu halten. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Keinen Atemzug vergessen. Mit Interesse, mit Hingabe, mit dieser Willensentscheidung, mit Energie, mit ganzem Herzen dabei sein und immer wieder im Hinterkopf abgleichen. Wir auch wirklich das tun, was wir uns vorgenommen haben. Wir brauchen ein Ziel. Ich glaube bestimmt, dass der Buddha diese Stufen so gegeben hat, weil sie eben doch in sich recht differenziert sind. Das sind wirklich Stufen, die für sich zu erreichen sind. Oder wenn wir von erreichen sprechen, dann hört sich immer so an, als wenn wir irgendwas erreichen müssten. In Wirklichkeit sind es vielleicht eher Stufen, wo wir schauen müssen, was da noch im Wege ist. Weil meistens sind Sachen im Wege, die uns davor bewahren oder davon abhalten, diese Stufe der Achtsamkeit auf den Atem zu erreichen. Was ist da jetzt, was passiert da gerade in meinem Geist, was mich davon abhält, zu erkennen, ob ich ein- oder ausatme, lang oder kurz? sehen, was ich noch rausschmeißen kann, loslassen kann, abgeben kann, aufgeben kann. Weniger ist mehr, ist das Motto. Die Idee bei der Meditation, den Geist zu stillen, auch im Hinblick auf dieses Abführmittel, ist einfach überflüssige Dinge, schmutzige Dinge abzuführen, loszulassen, aufzugeben. Und da brauchen wir auch dieses Verständnis dafür, wie wichtig es ist, mit so einem ja doch einfachen Objekt wie dem Atem Zufriedenheit zu entwickeln. Der Geist, der rastlos ist oder der gierig ist oder lustvoll ist oder ärgerlich ist, ständig zweifelt. All diese Hemmungen, die uns davor bewahren, zufrieden in der Gegenwart uns mit diesem Atem zu befassen. Und diese Dinge müssen wir erkennen, die uns davon abhalten, zufrieden zu sein. Und Zufriedenheit, wir wissen alle, wie angenehm es ist, wenn wir zufrieden sind, wenn wir entspannt sind, wenn wir uns wohlfühlen. Und wir meinen oftmals, wir brauchen unheimlich viel dazu. Und hier geht es genau in die andere Richtung. Wir lassen los von Dingen, die wir als Bürden erkennen. Und das ist oftmals nicht so leicht, weil wir tragen eine Menge Bürden mit uns rum, die wir gar nicht als Bürden erkennen. Und gerade in dieser Anfangsphase der Meditation zu sehen, welche Bürden wir dann noch mit uns rumschleppen, die uns runterziehen und festhalten und uns davon abhalten, zufrieden zu sein mit unserem Atem in der Gegenwart, jetzt in diesem Moment, komplett rundum zufrieden, einfach nur diesen einen Atem zu erkennen, wie er einströmt und wieder ausströmt. Nach einer gewissen Zeit, wenn der Geist sich bei dieser Arbeit zufrieden niederlassen kann, dann können wir die nächste Stufe versuchen zu erreichen, wo der Buddha sagt, wir üben uns jetzt einmal den gesamten Atem zu erkennen. Also den gesamten Atemkörper. Diese Diskussion, ich weiß gar nicht, ob die hier noch notwendig ist, aber ich weiß noch vor Jahren, da war immer die große Diskussion, ob dieses Wort Sabbakaya, ob das jetzt der ganze Atem ist oder der ganze Atemkörper oder ob wir den Atem im ganzen Körper spüren müssen, ob wir jeder, der zu dieser Stufe irgendwann mal in der Meditation wirklich gekommen ist, und ist wiederum keine Stufe, die man unterschätzen darf, zumindest nicht, wenn man sie bis zur Perfektion ausführt, Und er weiß, dass die Frage eigentlich hinfällig ist. Weil wenn ich den Atem beobachte von dem Moment an, wo er einströmt, bis zu dem Moment, wo die Pause kommt, und ihn weiterhin beobachte, wie er ausströmt, bis zu dem Moment, wo die Pause kommt, und wieder rein und wieder aus, wieder ein und wieder aus. Wenn ich den ganzen Atem in meinem Geist halte, wenn ich meinen ganzen Geist, mein ganzes Gewahrsein mit diesem Atem ausgefüllt habe, dann weiß ich oder spüre ich, dass dieser Atem und der Körper ein und dasselbe sind. Der Atem ist eins der vier Elemente, die unseren Körper ausmachen, oder fünf, wenn ihr wollt, einschließlich Raum. Und als solches ist dieser Atem im ganzen Körper vorhanden, gelöst als Sauerstoff, als Bewegungsenergie, als das eigentlich entscheidende Element, was diesen Körper überhaupt am Leben hält. Wenn ich den Atem wirklich erkenne, wenn ich den Atem wirklich ganz erlebe, den ganzen Atemkörper erlebend, atme ich ein, den ganzen Atemkörper erlebend, atme ich aus. Das Wort ganz bezieht sich sicherlich darauf, dass wir keine Unterbrechungen haben dürfen, um diese Stufe wirklich zu erreichen. Aber es bezieht sich genauso darauf, den Atem als Ganzes zu erkennen, was dieser Atem wirklich ist. Ich spring vielleicht mal ein bisschen vor, weil am Ende dieser ersten Tetrade sagt der Buddha interessanterweise, dass ein Mönch, der diesen Atem, also der diese Stufe erreicht hat, die Achtsamkeit auf den Atem, auf den Körper übt. Und er sagt, warum? Er sagt, weil dieser Atem ein Körper unter den Körpern ist. Der Atemkörper ist ein bestimmter Körper unter den Körpern. Und als ich das mal gelesen habe, habe ich mich so gefragt, was denn da wohl noch so für andere Körper sein mögen? Ich weiß nicht, so in unserer Sprache, im Deutschen, gibt es auch so dieses Wort Körper, das Wort Körperschaft. Im Sinne dessen, dass es eine Ansammlung von bestimmten Dingen ist oder eine bestimmte Umgrenzung. So im Sinne von eine Gruppe von etwas, ein Körper von etwas. Aber hier am Ende sagt der Buddha sogar, es ist ein Körper unter den Körpern. So ist der Atem mit dem Körper identisch. Der Körper mit dem Atem identisch. Und wenn wir es wirklich schaffen, diesen Atem komplett zu erfassen, mit unserem ganzen Geist, mit unserem ganzen Herz keine Pausen der Achtsamkeit. Dann haben wir bereits eine Menge losgelassen. Ich sage bewusst eine Menge losgelassen, anstatt eine Menge erreicht. Weil, wenn wir zurückblicken und schauen, was wir da alles losgelassen haben, wenn wir uns hundertprozentig dem Atem hingegeben haben, der Atem unseren ganzen Geist ausfüllt, die fünf Hemmungen sind zu diesem Zeitpunkt schon sehr angeschlagen, die mucken schon kaum noch. Es ist nicht, als wenn wir diesen Zustand erreichen könnten, wenn noch viel Begierde oder Ärger oder Rastlosigkeit, Zweifel. Diese Dinge sind schon ziemlich in den Hintergrund getreten. Und dieses Gefühl, was entsteht, diese Zufriedenheit, die entsteht, wenn der Geist losgelassen hat von all diesen Bürden, all diesen nutzlosen Gedanken, die Gedanken, die noch entstehen, sind in der Regel zu diesem Zeitpunkt heilsam, drehen sich um die Meditation, um den Atem. Sie sind noch da, aber sind nicht mehr so einschneidend. Da ist ein Gefühl der inneren Zufriedenheit. Warum? Weil wir von Bürden befreit sind, bereits zu diesem Zeitpunkt. Und manchmal auch selbst in dieser Stufe können uns Anwallungen von Freude, wie die, überkommen, weil es einfach angenehm ist. Es ist ein wunderbares Gefühl der ersten Form von Freiheit, Würdenfreiheit. Wir haben den Geist mit einem Objekt ganz ausgefüllt. Und wir sind so eng dran an diesem Atem. Wir freuen uns mit jedem Atemzug. Wir heißen den Atem willkommen in unserem Herzen mit jedem Einatmen. Und wir geben diesem Atem ein gewisses Vertrauen, wenn er ausströmt, dass er auch wieder reinkommt. Mache ich manchmal so, dass ich dem Atem mein Vertrauen gebe. Ich baue eine Beziehung auf zu diesem Atem, nicht so unähnlich wie in einer Freundschaft. Ich entwickle eine gewisse Zuneigung, fast eine Liebe zu diesem Atem. Der Atem ist mein bester Freund oder meine beste Freundin. Der Atem hält mich am Leben. Der Atem ist mein Körper. Wir können dann mit diesem Atem spielen. Wenn der Geist ganz von diesem Atem erfüllt ist, dann können wir beginnen, mit diesem Atem zu spielen. Wir können ihn im Körper beobachten, wo wir wollen. Der Atem ist, wie gesagt, überall im Körper. Wir können den ganzen Körper beobachten. Oftmals, was ich gerne mache, ich stelle mir meinen Geist in meinem Herzen vor. Und dann atme ich ein aus allen Richtungen, durch alle Poren, bis ins Herz, bis ins Zentrum des Herzens. Und dann atme ich aus, im Zentrum meines Herzens, in alle Richtungen. Und die Umrisse des Körpers, die zwar noch da sind, die können oftmals werden diffuser. Aber ich erlebe den Atem in meinem ganzen Körper, wenn ich will. Oder ich, manchmal spiele ich mit dem Atem, indem ich den Atem in der Mitte von meinem Kopf beobachte. Ein wunderbarer Platz, wenn ich da hineinatme. Alle Atmungsenergie aus allen Richtungen beim Einatmen ins Zentrum meines Gehirns. Dann wird mein ganzes Gehirn kühl. Und beim Ausatmen das ganze Gehirn durchbluten, mit Sauerstoff versorgen. Ich kann in den Solarplexus einatmen, ich kann in den Bauch einatmen, ich kann in alle Gliedmaßen hineinatmen. Und die, mit denen ich über meine eigene Meditation gesprochen habe, wissen, wie ich selbst in der ersten Phase bereits mich ein- und ausatme, in verschiedene Körperteile einatme, um mich überhaupt schon mal darauf einzustimmen. Aber wenn der ganze Atemkörper da ist, wenn der ganze Atem im Geiste ist, dann kann ich damit machen, was ich will. Und dann wird der Körper immer leichter. Immer leichter, immer leichter. Letztlich noch an eine Theragata, oder Therigata-Vers erinnert. Theragata, Therigata, Therigata, glaube ich. Wo die Bhikkhuni sagte, ich kann mich jetzt entfernen, den Vers nicht mehr erinnern, aber mein Körper fühlt sich leicht an wie eine Baumwollflocke. Die Schwerheit des Körpers, die Grobheit des Körpers, verschwindet. Der Körper wird zu ja, den Elementen. Und das herausragende Element in dem Moment ist eben dieser Atem. Und diese Stufe wirklich lange, lange, lange zu üben, ist ganz, ganz wichtig. Den Atem wirklich so hegen und pflegen, wie wir unsere Geliebte oder unseren Geliebten hegen und pflegen. So manchmal dieses Gefühl von Harmonie, was da entstehen kann, bringt selbst zu diesem Zeitpunkt oftmals so viel Freude oder freudiges Interesse. Also dieses Bhiti ist so dieses freudige Interesse, weil wir plötzlich merken, so wow, da tun sich ganz andere Welten auf. Da sind ganz andere Dinge noch, die wir wahrnehmen können, über die normale Wahrnehmung hinaus. Und so können wir versuchen, lange mit diesem Atem zu verweilen, um diese Stufe wirklich einzuüben, sodass es uns immer leichter fällt, dieses Körpergewahrsein auch zu Zeiten zu empfinden, wo wir vielleicht nicht in einer formalen Meditation sitzen. Und es hilft wirklich, uns zu grundieren in der Gegenwart, weil wir brauchen diesen Anker, der uns beständig durch unseren Tag hindurch in der Gegenwart hält. Wenn wir kein Körpergewahrsein haben, dann sind wir wie der Elefant im Porzellanladen. Und diese Art der Übung kann wirklich dazu beitragen, Körpergewahrsein zu entwickeln, mehr präsent zu sein, mehr in der Gegenwart zu sein. Und damit auch mehr und mehr Zufriedenheit zu entwickeln im Alltag. Wir haben immer eine Stütze, wir haben immer einen Anker, und immer etwas, worauf wir zurückfallen können, um nicht in diesem Chaos unterzugehen. Und dann kommt der letzte Teil dieser ersten Tetrade, der für mich eigentlich der spannendste ist. Vielleicht, ja, weil meine Praxis auch noch nicht so super entwickelt ist, aber das ist für mich immer das Spannendste. Weil was der Buddha eben da sagt, ist, dass wir die Körpergestaltungen beruhigen sollen. Wir üben uns, die Körpergestaltungen zu beruhigen, wenn wir ein- und ausatmen. Wir üben uns ein- und ausatmend jeweils die Körpergestaltungen zu beruhigen. Die Körpergestaltungen ist der Atem. Der Atem ist ein Sankhara. Ist eine der drei großen Gestaltungen. Körpergestaltungen, sprachliche Gestaltungen, Geistesgestaltungen. Und das, was unseren Körper gestaltet, ist der Atem. Ohne Atem kein Körper. Und dann sagt der Buddha am Ende dieser ersten Tetrade, wir sollen diese körperlichen Gestaltungen beruhigen. Er hätte auch sagen können, beruhige jetzt meinen Atem. Aber er hat ganz bewusst darauf verwiesen, dass das, was wir da beruhigen, körperliche Gestaltungen sind. Und dann fragt man sich natürlich, ja, wie kann ich denn jetzt diese körperlichen Gestaltungen beruhigen? Wie kann ich denn diesen Atem beruhigen? Weil er ist ja eigentlich schon relativ ruhig. Also bei der Stufe, wo wir wirklich den ganzen Atem erleben, da ist ja schon eine Menge Ruhe. Es ist schon eine Menge beruhigt. Und ja, ich habe sehr lange an dieser Stufe geknackt. Knackt da auch heute noch dran. Aber eine wichtige Einsicht, die mir irgendwann mal kam, war eben die Tatsache, dass dieser Atem eine Gestaltung ist. Und was ist die Ursache für Gestaltungen? Avijja, Nichtwissen. Avijja Paccaya Sankhara. Durch Nichtwissen sind Gestaltungen. Das heißt, der Atem ist bedingt durch Nichtwissen. Komisch, ne? Ein Arhat, völlig Erwachter, der hat kein Avijja mehr. Atmet der nicht mehr? Doch, der atmet noch. Also war die Frage, die ich mir gestellt habe, ja, wie kann denn der Atem von Avijja abhängen? Oder wie, inwiefern hängt er von Avijja ab? Was macht den Atem zu einem Atem, der von Avijja abhängt? Wenn jemand, der offensichtlich kein Avijja mehr hat, kein Nichtwissen mehr hat, trotzdem noch atmet. Mein Atem. Ich, mein Selbst, das ist Nichtwissen. Nichtwissen ist nicht die vier edlen Wahrheiten kennen. Nichtwissen ist der Ich-Dünkel, das Meinmachen, das Selbst, das Vermeinen. Wir vermeinen diesen Atem. Das ist mein Atem. Je mehr Avijja ich habe, umso mehr ist das mein Atem. Das heißt, je mehr ich weiß, umso weniger Avijja. Und zu dem Zeitpunkt, erinnere ich habe eben gesagt, die fünf Hemmungen sind bereits ziemlich platt. Selbst zu diesem Zeitpunkt, wo wir den ganzen Atem im Geist haben. Und je mehr die fünf Hemmungen platt sind, die nämlich die Nahrung sind für Avijja, umso mehr zieht sich auch Avijja scheinbar zurück. Das heißt, das Wissen um den Atem tritt in den Vordergrund. Und das Nichtwissen, was den Atem zu meinem Atem macht, tritt in den Hintergrund. Und diese Einsicht, dass es eigentlich darum geht, den Atem in Ruhe zu lassen. Der Buddha sagt, den Atem beruhigen oder die körperlichen Gestaltungen beruhigen. Und ich habe das einfach umbenannt. In Ruhe lassen. Als geschicktes Mittel für mich. Mit Respekt zum Buddha. Weil in dem Moment, wo ich den Atem voll im Geist habe und mich zurückziehe auf das Wissen und den Atem in Ruhe lasse, beruhigt sich der Atem. Je mehr ich an dem Atem rumschraube, je mehr ich an dem rumdrehe, je mehr ich damit spiele, so toll wie das alles ist, er kann ja gar nicht ruhig werden. Solange ich da irgendwas mitmache, solange das mein Atem ist, irgendwie beeinflusse ich den ja ständig. Der kann ja gar nicht ruhig werden. Der Atem wird erst ruhig in dem Moment, wo ich mich auf das Wissen zurückziehe und den Atem atmen lasse. Der Atem atmet, der Geist, der weiß. Das sind zwei völlig verschiedene Realitäten, die nichts miteinander zu tun haben. Nur in meiner Unwissenheit. Und wow, das war wirklich eine einschlagende kleine Einsicht, die mir das erleichtert hat, ja, mich eben auf dieses Wissen zurückzuziehen und den Atem in Ruhe zu lassen. In dem Moment, wo ich das schaffe, was natürlich sehr schwer ist, weil wer lässt schon gerne sein Atem los, aber in dem Moment, wo ich es schaffe, den Atem in Ruhe zu lassen, passiert etwas Wunderbares, Faszinierendes. Der Atem atmet und der Geist, der weiß. So scheinbar banal oder eben strange, wie sich das anhören mag. Das ist das Ende der ersten Tetrade. In dem Moment, wo der Atem nicht mehr mein Atem ist, kann der zur Ruhe kommen. Und dann, was wunderbar an dieser Phase ist, wir können beobachten, wie der Atem sich verändert. Ja, wir wissen, Meditation ist von A bis Z ein Spiel mit Wahrnehmung. Ein Spiel die ganze Zeit mit Wahrnehmung. Und hier verändert sich die Wahrnehmung unseres Atems. Wir haben ja in dem Moment, wo wir mit dem Atem spielen, wenn der komplett im Geist ist, immer noch dieses Berührungsbewusstsein. Da ist ja immer noch die Atemberührung. Aber da ist ein Unterschied zwischen dem Berührungsbewusstsein und dem Geistbewusstsein. Das sind zwei unterschiedliche Klassen von Bewusstsein. Genau wie Seh, Hör, Riech und Schmeck Bewusstsein. Unterschiedliche Klassen von Bewusstsein sind. Ich weiß um diesen Atem, aber es ist kein Atemempfinden als solches mehr da. Das heißt, ich verlasse eigentlich die Welt des Körpers und trete in die Welt des Geistes ein. Wenn ich mich hinterher frage, ob ich den Atem noch irgendwo physisch in irgendeiner Weise gespürt habe in dieser Wahrnehmung, sie antworten nein. Der Atem atmet, der Geist, der weiß. Ich weiß, dass ich atme, aber meine Wahrnehmung ist gestützt auf das Wissen, um den Atem, nicht mehr auf die Empfindung des Atems irgendwo im Körper. Und deshalb entsteht fast unweigerlich, wenn dieser Punkt wirklich erreicht ist, eine komplett andere Wahrnehmung. Und deshalb treten wir da auch in die zweite Tetrade ein, wo es um Vedana geht. Aber eben nicht um körperliches Vedana, also nicht um ein Gefühl durch Körperberührung, sondern um ein Gefühl der Freude und des Glücks, was sich wiederum aus dieser noch enormeren Bürdenfreiheit ergeben hat, nämlich an diesem Punkt die fünf Sinne hinter uns gelassen zu haben. Ich habe mich lange gefragt, Sinne. Der Buddha sagt, wir sind zwar da noch nicht an dem Punkt, wovon der Buddha sagt, dass es da keine sinnliche Wahrnehmung mehr geben darf oder kann, aber das ist die Übergangsphase. Diese zweite Tetrade, da geht es darum, ein Gefühl zu entwickeln, zu erleben. Der erste Punkt in dieser Tetrade ist, er übt sich so, einatmend erlebt er Bhiti, Freude oder freudiges Interesse, angeblichen Sankara, weiß ich nicht. Kann man sowieso nicht so ganz unterscheiden. Und die zweite ist, ein- und ausatmend erlebt er Glück oder Glückseligkeit, Sukha, Bhiti und Sukha. Ich weiß immer nicht, ich weiß nicht so genau, was da was ist. Ich weiß von diesem Bhiti, wenn das in der gröberen Form in den anfänglichen Bereichen der Meditation kommt, also dieses freudige Interesse, dieses wow, da passiert jetzt was. Es hat so ein bisschen so dieses leichte Aufgeregtheit, aber angenehm. Während später ist dieses Glücksgefühl, was damit verbunden ist, hat eine andere Qualität. Aber so richtig die auseinanderzuhalten, finde ich schwierig. Aber hier sagt der Buddha, einatmend üben wir uns Bhiti zu erleben, ausatmend üben wir uns Bhiti zu erleben, ausatmend üben wir uns Sukha zu erleben. Und dieses Bhiti und dieses Sukha, was oftmals unmittelbar entsteht, wenn die letzte Stufe der ersten Tetrade erreicht ist, weil sich die Wahrnehmung bereits so radikal ändert, dass plötzlich diese unglaubliche Erleichterung stattfindet. Und manchmal müssen wir halt diese letzte Stufe der ersten Tetrade erstmal noch entwickeln. Und ich mag eigentlich, wie gesagt, diese letzte Stufe der ersten Tetrade. Und wenn natürlich dieses Glücksgefühl kommt und der Geist schafft es, sich darauf einzulassen, dann geht man natürlich in diese Richtung. Aber oftmals bietet eben diese letzte Stufe der ersten Tetrade auch eine fantastische Position, um Einsicht zu entwickeln, die dann auch wiederum, wenn die Einsicht entsteht, zu der ersten Stufe der zweiten Tetrade, nämlich zu diesem Glück, zu diesem Bhiti und zu diesem Sukha führt. Weil Einsicht führt zu Glück, der Geist sich mehr und mehr in sich zurückziehen, sammeln. Weil wenn ich wirklich mit dem Geist verweile und den Atem sein lassen kann, dann kann ich diesen Atem umso besser beobachten, untersuchen, unter die Lupe nehmen, kennenlernen, verstehen lernen, und kann Einsicht in diesen Körper entwickeln. Und das ist nach meinem besten Dafürhalten der Grund, warum der Buddha zu dieser ersten Tetrade sagt, dass das, was wir da eigentlich praktizieren, kein Upasana ist. Weil wir uns mit einem Körper unter den Körpern befassen. Betrachtung des Körpers. Und Einsicht in die vier Elemente scheint mir an dieser Stelle am tauglichsten. Weil wenn ich dieses Windelement so klar als Windelement erkenne, was da steht, alleine, und was ich mir anschauen kann, dann kann ich auch sehen, was die anderen Elemente sind. Und ich kann sehen, wie dieses Windelement dafür verantwortlich ist, dass überhaupt die anderen Elemente da sind. Ohne das Windelement würden die anderen nämlich ganz schnell anfangen, wegzufaulen. Und so bietet sich für mich oftmals an dieser Stelle eine wunderbare Gelegenheit, den Körper zu kontemplieren im Hinblick auf die Elemente. Weil eben das Element des Wissens auch da ist und in gewisser Weise schon für sich. Das heißt, diese Stufe, von der auf die Kubajans sprechen, wenn sie sagen, Körper als Körper, Geist als Geist, Gefühl als Gefühl. Wenn diese Trennung da ist, an diesem Punkt ist so viel Sati bereits da, so viel Achtsamkeit bereits da, dass diese drei Realitäten für sich stehen. Und weil der Körper bereits in der letzten Stufe so leicht gemacht worden ist, kann man also auch da länger drin verweilen. Also die ist und braucht schon echt lange, bis dann mal wieder Dukkha-Vedana aufkommt. Die Einsicht, dass dieser Atem ein Sankhara ist. Und das Wissen so klar ist, Avijja sich so weit zurückgezogen hat. Die Hindernisse sind an diesem Punkt nicht mehr da. Sie sind weg. Es ist die Möglichkeit, wirklich zu schauen. Aber wenn dann entweder durch den Prozess von Samatha oder aufgrund einer Einsicht an diesem Punkt der Geist beginnt, Bhiti und Sukha zu empfinden, dann empfiehlt der Buddha eben an diesem Punkt, sich auch wirklich da niederzulassen. Er sagt ganz bewusst, Bhiti und Sukha sollen an diesem Punkt erlebt werden. Sollen sie erleben. Also diese ganzen pseudo-buddhistischen Anwandlungen darüber, wie gefährlich das Glück ist und dass man da irgendwie, was weiß ich, süchtig nach wird oder Anhaftung entwickelt oder keine Ahnung. Das sind alles Leute, die haben noch, die haben keine Ahnung von Meditation. In der nächsten Stufe, in der zweiten Tetrade, einatmend üben wir uns, die geistigen Gestaltungen zu erleben. Die geistigen Gestaltungen sind Wahrnehmung und Gefühl. Wahrnehmung und Gefühl. Das heißt, dieses Bhiti und dieses Sukha, was zu diesem Zeitpunkt noch sehr flatterhaft sein mag, sehr viel Fluktuation noch ist, erstmal zu erfassen als allgemeinere. Also dieses Wort Citta Sankhara an diesem Punkt deutet darauf hin, dass wir versuchen, diese Wahrnehmung, indem wir sie verallgemeinern, zu vereinfachen. Diese Wahrnehmung von Freude und Glück zu erleben, ist die Anweisung, die der Buddha an diesem Punkt gibt. Wir versuchen, diese Wahrnehmung ganz zu erfassen. Nicht mehr so sehr auf Details, Unterschiede und was auch immer, sondern uns klar zu machen, dass es hier um Citta Sankhara geht, was diesen Geist gestaltet, wird zum Hauptobjekt des Geistes. Das heißt, der ganze Geist wird ausgefüllt mit diesen beiden Komponenten, die aber eigentlich in ihrer Wahrnehmung an diesem Punkt gar nicht so richtig zu unterscheiden sind, weil sie einfach zu eng beieinander sind. Das sind zwei Aspekte, aber indem wir sie als Gestaltungen des Geistes wahrnehmen, erleben, erkennen, wird die Wahrnehmung vereinfacht, simplifiziert. Und in der letzten Stufe dieser zweiten Tetrade sagt der Buddha dann wieder das Gleiche, was er für die Kaya Sankhara, für die körperlichen Gestaltungen am Ende der ersten Tetrade sagt, nämlich dann üben wir uns ein- und ausatmend diese geistigen Gestaltungen zu beruhigen. Weil eben in dieser Phase dieses Bhiti und dieses Sukha, dadurch, dass der Geist eben noch damit spielt, er macht da noch dran rum, zu viel. Dieses Bhiti und dieses Sukha in Ruhe lassen. Das heißt, der Geist zieht sich wieder mehr auf sich zurück. Wir ziehen uns auf das Wissen zurück und erlauben diesen Herzensgestaltungen zur Ruhe zu kommen, sich zu beruhigen, indem wir sie in Ruhe lassen. Wir hören auf, daran rumzufummeln, wir hören auf, da zu versuchen, da irgendwas dran zu machen. Und wenn diese Stufe erreicht ist, verglichen mit all den anderen Sutten und dem, was da vor sich geht, können wir zu Recht annehmen, dass an dem Punkt das erste Jhana erreicht ist. Die geistigen Gestaltungen sind zur Ruhe gekommen. Viti und Sukha sind einfach da. Also der Geist ist immer noch nicht so, hat immer noch nicht so viel Vertrauen. Er braucht halt immer noch diese geistige Arbeit, dieses Vitaka und Vijara, um sich nicht von diesem Glück oder von dieser Glückseligkeit zu weit zu entfernen. Ja, und um der Komplettheit willen, wo ich schon mal mich jetzt doch so weit aus dem Fenster gelehnt habe. In der nächsten Tetrade, das erste, was der Buddha sagt, wir üben uns so. Einatmend erkennen wir den Geist. Erleben wir den Geist. Der Geist ist an diesem Punkt das Erleben von Viti und Sukha. Die Gestaltungen, die diesen Geist ausmachen, beruhigt, führt dazu, dass wir diesen Geist zum ersten Mal nach der Buddhas Definition wirklich erleben können. Und dann sagt der Buddha, erfreuen. Abhipamochana, glaube ich. Abhipamochana. Abhi ist, ich bin ja echt kein Pali-Experte, aber Pamochana heißt eigentlich den Erfreuen. Aber Abhi scheint irgendwie nochmal was Tolleres zu sein. So wie Abhidhamma. Also den Geist erfreuen. Dem Geist erlauben, Geist zu sein. Und erst dann spricht der Buddha eigentlich von Samadhi. Dann sagt er nämlich im nächsten Schritt, ein- und ausatmend, üben wir uns, diesen Geist zu sammeln. Weil selbst an diesem Punkt ist das noch kein gesammelter Geist, weil halt eben Vitaka und Vijara immer noch darum gurken. Es ist zwar eine äußerst subtile Form von geistiger Aktivität, aber es ist immer noch Aktivität. Es ist immer noch eine Bürde. Es ist immer noch Arbeit. Selbst wenn das wahrscheinlich niemandem im ersten Jhana so vorkommt, als wenn das Arbeit wäre. Aber ist Arbeit. Und diesen Geist zu erfreuen und diesen Geist zu sammeln, führt dazu, dass dieses Viti und Sukha, diese geistigen Gestaltungen, in sich so stabil werden, wenn wir diesen Geist dann sammeln können. Dass der Buddha sagt, am Ende dieser Tetrade, einatmend und ausatmend, üben wir uns, diesen Geist zu befreien. Der befreite Geist, Vimoka, der Geist, der frei ist, der diese innere Zuversicht hat, nichts mehr zu brauchen, kein Rumgefummel mehr. Der Geist braucht kein Vitaka und kein Vijara mehr, um in sich zu verweilen. Der befreite Geist ist der Geist im zweiten Jhana. Und dann, interessanterweise, wird die Anapanasati Sutta wird irgendwie Samatha oder Samadhi anbelangt auf. Warum? Weil eben von da an nichts mehr möglich ist. Von da an können wir keine Entscheidung mehr treffen. Wir können den Geist nicht mehr in irgendeine Richtung schubsen. Die Übung hört auf. Der Geist ist befreit und entweder macht er die nächsten Schritte von alleine oder aber der zweite Jhana bricht irgendwann, wir kommen raus und fangen wir von vorne an. Und in der letzten Tetrade geht es um Einsicht. Vierte Tetrade, üben uns, einatmend und ausatmend, Vergänglichkeit zu betrachten. Wir üben uns, einatmend und ausatmend, Viraga zu betrachten, Ernüchterung zu betrachten. Üben uns ein- und ausatmend Aufhören, Auflösung, Nirodha zu betrachten. Und wir üben uns einatmen und ausatmen Patinissaga zu betrachten. Abgeben, aufgeben, weggeben. Die zweite Tetrade, von der sagt der Buddha, dass wir da Vedana-Nupassana betreiben. Wir betrachten Gefühl, Bhiti und Sukha. Warum? Weil der Buddha sagt, dass es ein Gefühl unter den Gefühlen ist, wenn man diesen Atem genau verfolgt. Und das fand ich unheimlich erfrischend, diesen Satz. Weil wenn ich mich hundertprozentig einer Sache hingebe, dann verändert sich immer die Wahrnehmung. Weil bestimmte Lagen unserer vorherigen Wahrnehmung wegfallen. Also alleine dieser Schritt, wo der Atem als Atem gesehen wird und nicht mehr als mein Atem. Und dann im nächsten Schritt der Atem eben als Gefühl wahrgenommen wird, weil er eben immer noch der Atem ist. Wir beobachten immer noch den Atem. Wir beobachten bis zum Schluss den Atem. Aber wir beobachten einen Aspekt des Atems, der vorher nicht da war. Der Buddha sagt, wir betrachten Gefühl, wir machen Vedana Nupassana in der zweiten Tetrade, weil dieses Gefühl unter den Gefühlen da ist, entsteht, wenn wir den Atem genau verfolgen, genau beobachten. Ist ein Aspekt des Atems. Da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, für die das noch nicht kennen, macht das vielleicht ganz interessant sein, für die das schon tausendmal gehört haben, vielleicht, Entschuldigung, aber es ist einfach schlechthin das beste Gleichnis, was es für dieses Phänomen gibt. Hier Lewis Carrolls Alice in Wonderland. Alice in Wonderland guckt durch ihr Fernglas und sieht irgendwie am Himmel diese lächelnde Katze. Irgend so eine komische Katze, die scheinbar immer lächelt. Die immer ein Lächeln im Gesicht hat. Also überhaupt schon mal verwunderlich, da im Himmel eine Katze zu sehen. Und dann verschwindet aber diese Katze. Erst irgendwie der Körper, dann die Ohren, dann die Augen, dann die Nase, dann der Mund, die Schnurrhaare, bis die Katze komplett verschwunden ist und nur das Lächeln noch da ist. Ein Lächeln ohne Gesicht, ohne Mund. Den Atem wahrzunehmen, ohne seine physischen Komponenten, als geistige Wahrnehmung, als Wissen um diesen Atem, bringt dieses Bhiti und dieses Sukha mit sich, unweigerlich. Und in der dritten Tetrade, wo der Buddha zum ersten Mal sagt, dass wir den Geist erleben, sagt er eben am Ende, dass wir in dieser Tetrade Cittanupassana treiben. Und dann sagt er aber nichts, außer sagte, ich sage nicht, dass die Achtsamkeit auf den Atem von jemandem erreicht werden kann, der vergesslich und unachtsam ist. Also irgendwie scheinbar ein Antiklimax, aber irgendwie natürlich nicht, weil der Buddha macht halt den Punkt, dass diese Fähigkeit von Achtsamkeit, die du brauchst, um diese subtilen Wahrnehmungen im Geiste halten zu können, ist halt enorm. Und von dieser vierten Tetrade, Dhammanupassana, die Kontemplation bezüglich Dhamma, entweder als Inhalte des Geistes oder als Phänomene generell, weil ja schließlich so viel weggefallen ist, wenn wir aus so einem Zustand rauskommen, wo der Geist wirklich mal alleine da stand, dann ist auch so eine Kontemplation von Vergänglichkeit mit Sicherheit eine ganz andere als diese oberflächliche Idee von Vergänglichkeit. Einen Geist erlebt, der befreit war von allem, von der Welt der fünf Sinne, von den Hemmungen, sogar von Vitaka und Vijaya, sprachliche Gestaltungen, eine ganze Gruppe, eine der drei großen Gruppen von Gestaltungen, sind vergangen, die waren nicht da. Da war was richtig weg. Im zweiten Jhana gibt es keine Vergänglichkeit. Da verändert sich nichts. Das ist eine Wahrnehmung konstant, die sich nie ändert. Und dann kann ich auch Ernüchterung betrachten und aufhören, weil ich das eben erlebt habe, was ich gesehen habe. Interessant fand ich noch den Aspekt, wenn der Buddha sagt in der zweiten Tetrade, wo wir Vedana und Upasana machen, also Betrachtung der Gefühle, so aus der Kubachan-Szene aus Thailand. Und wir kennen halt immer die Stories über Dukkha-Vedana. Über schmerzhaftes Gefühl kontemplieren als Vedana. Und Buddha sagt hier, ja, man kann auch Sukha-Vedana als Kontemplation nehmen. Ist wahrscheinlich angenehmer. Als Basis für Einsicht. Ja, aber um nochmal zurückzuschrauben, als Tipp für euch, uns, wie wir uns mit dieser Übung der Achtsamkeit auf den Atem beschäftigen, egal auf welcher Stufe wir sind oder meinen zu sein, wichtig ist dabei zu versuchen, wirklich authentisch zu bleiben. Und zu gucken, was ist wirklich da? Wo bin ich wirklich? Und dann auch abzugleichen, versuchen zu sehen, was der Buddha selber dazu sagt. Und wie gesagt, für mich die interessanteste oder spannendste Phase ist halt dieser Punkt, wo es wirklich von der ersten in die zweite Tetrade geht. Und dann die zweite Tetrade sowieso, weil da eben dieses Bhiti und Zucker entwickelt wird, was, wie ich schon mal in einem Vortrag als Wegzehrung bezeichnet habe, so wichtig ist für unsere Praxis, als Nährstoff, als Nahrung, die uns vorantreibt. Wir brauchen diese Freude, wir brauchen dieses Glück. Aber zum ersten Mal diesen Geist so weit mit Achtsamkeit herausgestellt zu haben, dass man so ein Objekt wie den Atem wirklich als Atem betrachten kann und nicht als mein Atem, da passiert eine Menge, da kann eine Menge passieren. Eine Menge Einsicht, eine Menge Freude, eine Menge Verständnis. Good enough. Ewang. Sadhu, sadhu, sadhu. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bunnang Bhagavantam Amivati. Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami.